Menschen, weil es aber nicht kann sein, leider Menschen, Menschen, weil es aber nicht kann sein, leider Menschen, Menschen, weil es aber nicht kann sein, leider Menschen, Menschen, ah, das hat dich war so gut, du bist der Weg an Tor, die sind am Weg an sein, leider Menschen, Menschen, ah, war, also von den Sohn sagt, ja, aber die Wiese, Wiese, war so Menschen, Menschen, Menschen, ah, Samantha, comfortable. From the darkness given unto me.